Die ausländischen Persönlichkeiten würdigen den Genossen Kim Jong-il, der für die Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni eines großen Programms für die selbstständige Vereinigung Koreas sorgte. Der Vorsitzende der thailändisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft sagte, durch den aufopferungsvollen Einsatz von Genossen Kim Jong-il sei zum ersten Mal in der Geschichte das Nord-Süd-Gipfeltreffen zustande gekommen und dabei die gemeinsame Erklärung vom 15. Juni angenommen geworden, in der man sich darauf geeignet habe, die Frage der Wiedervereinigung Koreas durch koreanische Nation selbst zu lösen. Und der Vorsitzende der peruanischen Nationalen Unabhängigkeitsbewegung der Union für freie Abstimmung hob hervor, die gemeinsame Erklärung vom 15. Juni sei ein großes Programm für selbstständige Vereinigung Koreas, das es bestätigt habe, ohne Einmischung der äußeren Kräfte mit der Kraft der koreanischen Nation die Wiedervereinigung des Landes zu verwirklichen. Der Vorsitzende des Beninischen Nationalen Komitees für das Studium der Zhuzhe-Ideologie betonte, um die Vereinigung Koreas so schnell wie möglich zu erreichen, solle man die gemeinsame Erklärung vom 15. Juni richtig erfüllen, deren Richtigkeit und Lebenskraft in der Realität deutlich bewiesen worden seien. Der Vorsitzende des österreichischen Solidaritätskomitees der Gewerkschaftler für friedliche Vereinigung Koreas und der Ehrenvorsitzende des Kommunistenverbandes Bulgariens würdigten die gemeinsame Nord- und Süderklärung vom 15. Juni als das Banner für die Versöhnung und Einheit der Koreaner. Der Direktor des Homöopathischen Instituts Myanmars sagte, Herr Kim Jong-il habe die Hinweise von Präsidenten Kim Il-sung auf die Wiedervereinigung Koreas treu unterstützt und eine solide Grundlage für die Verwirklichung der Wiedervereinigung Koreas geschaffen. Der patriotische Wille und Wunsch von Kim Jong-il werden heute vom Genossen Kim Jong-un glänzend fortgesetzt.